reiches Weib verschafft Bequemlichkeit. Ein kluges Weib vertreibt die lange Zeit. Ein Weib von hohem Stand und vielen Ahnen kann uns den Weg zu ihren Tempeln bahnen. Ein reiches Weib verschafft Bequemlichkeit. Ein kluges Weib vertreibt die lange Zeit. Ein Weib von hohem Stand und vielen Ahnen kann uns den Weg zu ihren Tempeln bahnen. Die Vorteile, ich gesteh's, sind Vorteile in der Tat. Doch Kangel nicht so groß, nicht so groß, als wenn man keine hat, als wenn man keine hat. Die Vorteile, ich gesteh's, sind Vorteile in der Tat. Doch Kangel nicht so groß, nicht so groß, als wenn man keine hat,